Das sind unsere Schlagzeilen. Schuleinbrecher in Untersuchungshaft, Spatenstich für Südumgehung und Wamsen demütigt Schamalo. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Der Rat des Fleckens Steierberg trifft sich morgen zu einer öffentlichen Sitzung. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr im Gasthaus zur Spinnstube in Vogtei. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Neufassung der Kindergartengebührensatzung und den Gebührentarif für die Benutzung der Friedhöfe und Friedhofskapellen. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Vergangene Woche fiel der erste Spatenstich für die Nienburger Südumgehung. Mitte 2018 soll das Bauprojekt für die ca. 3 Kilometer lange Straße abgeschlossen sein. Vorteil sei neben der Verkehrsentlastung auch die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Nienburg. Auch der angrenzende Stadtteil Langendamm kann hiervon profitieren, so Ortsbürgermeister Wilhelm Schlemermeier. Langendamm wird vielleicht dann auch wieder ein Stück interessanter, wenn wir hier ein bisschen mehr Gewerbe Richtung Langendamm wieder bekommen. Für die Flächeneigentümer sind es größere zusammenhängende Flächen und verkehrsmäßig wird sich für Langendamm selbst ja nicht viel tun durch diese Straße. Aber ansonsten ja für den Ortsteil selber ist eigentlich das Interessante, dass wir hier ein bisschen Gewerbe wieder herbekommen. In der Nacht zum Donnerstag haben zwei Männer in der Mensa des Johann-Beckmann-Gymnasiums in Hoya erheblichen Schaden angerichtet. Der Schulbetrieb musste abgesagt werden. Laut Polizei wurde der 24-jährige Täter nach der Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 29-jährige Täter sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er sei bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und habe keinen festen Wohnsitz nachweisen können, so eine Polizeisprecherin. Bei dem Einbruch entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der ersten Fußballkreisklasse Nord fielen alle für das vergangene Wochenende angesetzten Spiele aus. In der Südstaffel wurde lediglich eine der drei angesetzten Begegnungen ausgetragen. Hier gelang dem SV Wamsen ein 5:1 Auswärtserfolg bei der SG Schamalo. Bereits nach 5 Minuten konnten Hormann und Greper die Gäste mit 2:0 in Führung bringen. Wamsen baut seine Tabellenführung somit aus. Danke Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.